whispers slow, faint curls of smoke. Take a back seat or play Pharaoh. Dance with me and shake your bones. Slow down, society. Lays each on plush pillows, slender caves of raiding chrome, paperback dreams in their deep domes, twitch their toes to black mambo. Wieder mal an dieser Stelle der Sunday Service mit Hits am Stück. Eben gerade hörten wir die Glass Animals, ein ganz neues Projekt aus England um einen gewissen David Bailey. Der ist gerade mal 23 Jahre jung und hat hier seine Glass Animals EP vorgelegt. 4 Tracks drauf und die sind wirklich alle extrem hörenswert mit hypnotischen elektronischen Sounds und so ein bisschen spooky, ruhiger, souliger Gesang. Eben gerade der Track Black Mambo von den Glass Animals. Heute beim Sunday Service gibt es in der ersten Stunde Musik von Seams. Ich habe Nico Case dabei. Dann gibt es was von Jamon und auch von The Bianca Story. Außerdem einen kleinen Rückblick zum Rolling Stone Weekender, der am vergangenen Wochenende an der Ostsee am Weißhäuser Strand stattfand. So rum wollte ich sagen. Und hier kommt der Power Pop mit den Minor Alps. Wegen Power Pop, dann doch wieder eher die Ballade rausgesucht. Das war der Track Wish You Were Upstairs von den Minor Alps. Denn da verbergen sich zwei alte Bekannte in dieser neuen Band. Zum einen ist das Joanna Hatfield, die macht seit 86 Musik und ist vor allem durch ihr Mitwirken bei den Lemonheads auf deren Album It's a Shame About Ray aus dem Jahre 92 bekannt geworden, bei dem sie kongenial mit Evan Dando musizierte und dabei ist ohne Frage eine der besten Platten des Indie-Rocks entstanden. Der zweite hier im Bunde bei den Minor Alps ist Matthew Cars. Das ist der Kopf und Frontman von Nader Surf, der auch schon die Höhen und Tiefen des Musiker-Daseins kennengelernt hat. Mit dem Song Popular hatten Nader Surf gleich zu Beginn ihrer Karriere 96 einen Major One-Hit-Wonder in der Tasche und dann kam ein bisschen der Fall der Bedeutungslosigkeit. Inzwischen ist natürlich Nader Surf zurück. Seit ihrem 92er Album Let Go sind sie wirklich wieder richtig gut am Start und wie gesagt, jetzt Matthew Cars und Joanna Hatfield sind die Minor Alps und das Ganze erinnert, wenn sie noch mal ein bisschen mehr in die Saiten hauen, in die Gitarrenseiten, tatsächlich so ein bisschen wie an die Phase, als Joanna Hatfield an der Seite von Evan Dando ganz, ganz großartig musizierte. Weiter mit Musik aus New York, wie auch die gerade eben gehörten, also Matthew Cars aus New York. Joanna Hatfield hat mal eine Zeit lang in Boston gelebt, ob sie sich immer noch dort aufhält, weiß ich nicht. Aber die nächste Dame auch aus dem Big Apple, Xenia Rubinos, hier mit ihrem Track I Like Being Alone. Yeah. I Like Being Alone. Das war Xenia Rubinos. Vielleicht heißt sie auch Xenia, weil sie hat eigentlich ihre Wurzeln in Puerto Rico und Kuba. Und da wird es vielleicht dann doch eher Spanisch ausgesprochen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es auf diesem Album hier Magic Tricks auch einige Tracks auf Spanisch dargeboten. Und ganz ehrlich, sie sind schon so ein bisschen an Tune Yards, an Meryl Garbes von dem, was sie musikalisch macht. Aber das macht sie wirklich extrem gut. Und diese Platte hier, Magic Tricks von Xenia Rubinos, war auch letzte Woche hier beim Sunday Service Platte der Woche. Welches Album das wird, das verrate ich noch nicht. Da müsst ihr noch warten bis zur letzten Stunde. Hier geht's weiter mit Off Montreal. Feel more sympathetic. Das war der Track Belglade Missionaries von Off Montreal. Die Band um Kevin Barnes hat eine neue Platte veröffentlicht vor einigen Tagen. Lousy with Sylvain Breyer, was immer uns dieser Titel sagen möchte. Keine Ahnung. Die Musik da drauf, genauso abwechslungsreich wie die Wohnorte, in denen Kevin Barnes immer wieder mal lebt. Ich glaube, in Montreal, da war er noch nie ansässig, obwohl diese Band Off Montreal heißt. Stattdessen lebt er querbeet in den USA, gerade wieder nach San Francisco zurückgezogen. Und auch, glaube ich, in Schweden hat er mal eine Zeit lang seine Zelte aufgeschlagen. Und die Musik, die hier drauf ist, eigentlich nicht wirklich in Schubladen zu kategorisieren. Wir haben fast schon Ende November, ja eigentlich, ne? Anfang Dezember, der erste Advent steht vor der Tür und es gibt trotzdem immer noch Festivals und zwar Indoor-Festivals, klar, weil zelten möchte man ja auf der Kuhwiese bei diesem Wetter auf jeden Fall nicht mehr. Und gerade am Wochenende letztes fand statt der 5. Rolling Stone Weekend am Weißenhäuser Strand, das ist an der Ostsee oben Richtung Fehmarn, Richtung Hallinghafen raus, vor den Toren Hamburgs sozusagen. Und da gab es an zwei Tagen, Freitag und Samstag, eine ganze Menge an Konzerten. Neben Konzerten auch noch natürlich andere Sachen wie eine, soll man sagen, Schallplattenbörse. Es gab eine Posterausstellung mit so Stockart-Posters. Es gab Lesungen und dann war Frank Spielker dabei, der gelesen hat. Und es gab viel Musik. Ein Highlight, ein ganz, ganz persönlicher für mich am Freitag. Das waren Dinosaur Jr., Jay Meskis, Lou Barlow und Murph haben wirklich ihr Bestes gegeben. Der Sound war zwar nicht richtig gut, weil ich glaube, ihr persönlicher Soundmischer schon nach vielen, vielen Jahren sein Gehör hat abgeben müssen. Aber trotzdem hat die Band richtig viel Spaß gemacht. Jay Meskis wie immer mit seinem schlohweißen langen Haaren, Murph mit Vollglatze am Schlagzeug und Lou Barlow mit einem zwischen richtig amtlichen Afro und dazu ein Vollbart, sah aus, als ob er direkt aus dem Film Planet der Affen kommt. Aber musikalisch, was die drei geboten haben, ganz, ganz großartig. Hier von ihrem letzten Album A Bed on Sky, Dinosaur Jr. mit Don't Pretend. Don't Pretend. Das waren die großartigen Dinosaur Junior, gerade eben wie gesagt live gesehen, am letzten Wochenende beim Rolling Stone Weekender. Und der Band kann wirklich keiner was vormachen, haben auch alte Tracks gespielt wie Freak Scene oder Just Like Heaven, diese Cure-Cover-Version, die sie auch mal ganz kongenial selbst interpretiert haben, und wirklich ein Programm aus dem Best of Dinosaur Junior Plattenschrank sozusagen. Das Gute bei diesem Rolling Stone Weekender ist, anders als bei anderen Festivals haben die Bands nicht nur ungefähr eine Stunde Zeit, um sich dem Publikum zu präsentieren, sondern die können wirklich ihr ganz normales Club-Set spielen. Also je nachdem, wie lang so eine Band gerne spielen möchte, zwischen 90 und ich weiß nicht, irgendwas Minuten ist da irgendwie alles drin. Auch Zugaben sind gerne gesehen, was ja auch bei anderen Festivals eigentlich nie drin ist. Und von daher kommt da wirklich auch der große Fan auf seine Kosten. Was gab es noch zu sehen an Musik am Freitag? Junip haben das Ganze eröffnet. Die Band um José González war so ein bisschen kühl, ein bisschen distanziert auf der Bühne. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde die neue Platte ja auch ein bisschen langweilig. Mit Band, mit 6 Leuten, dann auch ein bisschen, sag ich mal, in so einem Sound war alles dargeboten. Das klang alles ein bisschen angepasst und nicht mehr so spannend wie die ersten Sachen, die Junip damals gemacht haben. Dann gab es noch ganz nett They Might Be Giants, die alte Band, die auch viele aus den 90ern natürlich noch kannten und die Band wieder sehen wollten, kam auf die Bühne und sagten: Hi, we are Dinosaur Senior. Warum Dinosaur Senior? Ganz einfach deshalb, weil die natürlich auch schon ziemlich alt sind. Vor allen Dingen auch, weil natürlich Dinosaur Junior gleich dann danach spielten und das sich auch überschnitt auch vom Programm her und dann auch wahrscheinlich viele rübergegangen sind, um die anderen Helden zu sehen. Auch Suede haben gespielt, die Britpopper auch mit wirklich so einem Best-of-Programm mit vielen, vielen Hits auch von den ersten beiden Alben. Das war auch wirklich eine ziemlich gute Show, die Brad Anderson und seine Band hier geboten haben. Es gab auch viele langweilige Konzerte. Ich will jetzt hier keine Band dissen. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Konzept des Rolling Stone Weekenders zusammen. Der Rolling Stone, die Musikzeitschrift, ist mit an der Auswahl der Bands beteiligt, mit der Konzertagentur Scorpio aus Hamburg, die auch für andere Festivals sich verantwortlich zeigen, wie im Hurricane zum Beispiel. Und klar ist vielleicht die Redaktion des Rolling Stone und auch der Rolling Stone Leser alles schon immer einen Tick älter und auch ein bisschen konservativer, was die Musik betrifft, und nicht mehr ganz so offen wie vielleicht, ich weiß nicht, der Sunday Service, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Was gab es sonst noch an Musik am Samstag zum Beispiel gesehen? Die Dodos, ganz, ganz groß, der war aus San Francisco. Vor allen Dingen der Schlagzeuger, wie heißt er noch gleich, Logan Kröber, ganz fantastisch am Schlagzeug und natürlich auch Gitarre und Gesang mit Merrick Long. Fantastische Band von ihnen hier, von den Dodos, der Track Stranger. Das waren die Dodos mit ihrem Track Stranger, die Band gerade eben gesehen, live mit einem super klasse, großartigen Auftritt beim Rolling Stone Weekender am vergangenen Wochenende, ein Indoor-Festival in einer Ferienanlage aus den 70er Jahren. Das heißt, es gibt ein großes Zelt, wo dann die Hauptacts spielen, wie Suede, wie Dinosaur Jr., wie andere Bands. Und dann gibt es halt auch kleinere Locations, wo ansonsten vielleicht am Wochenende der Kurgast sein Tanzbein schwingt, wo dann halt kleinere Bands auftreten. Und das ist dann auch schon eine extrem charmante Atmosphäre, das Ganze dann in so einem Indie-Kontext zu sehen. Also, das war ein kleiner Nachtrag zum Rolling Stone Weekender. Nächstes Jahr findet es wieder statt, dann am ersten Wochenende im November. Und ich glaube, der Vorverkauf für die Karten, der läuft auch schon. Ihr habt den Sunday Service, jetzt sind wir mit Seams, einem Ein-Mann-Projekt, soweit ich es mir vorstellen kann, von einem Herrn, der in Berlin wohnt, der britische Produzent James Welch heißt er. Der hat gerade eben sein Album Quarters veröffentlicht und hier zu hören der Track Constance. Thank you. dance all night. That drum just keeps on banging. They must be buzzing at the mind. Like bees in a hive. Tell me when the morning arrives. This place is just not for me. I say it all the time. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Wait till you lie. Fall slow and build some rhyme. On the concrete, the dirt is in my mouth. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I say it a thousand times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting on your life on some new surprise. Immer noch den Sunday Service und das gerade eben war wo Musik von Jake Buck. Der junge Brite hat wieder seine Gitarre in die Hand genommen und knapp ein Jahr nach seinem Debütalbum, welches er schon mal einschlug wie eine Bombe, eine zweite Platte veröffentlicht. Shangri-La heißt sie und die ist mindestens genauso gut wie das vorherige Album. Einfach nur 1, 2, 3 Rock'n'Roll, ohne das Ganze groß überzuproduzieren. War ja schon vielleicht eine Gefahr, nach dem ersten Erfolg da so ein bisschen mehr zu wollen, aber er hat noch nicht alles richtig gemacht. Die Platte klingt einfach wirklich stripped down, wie es sein muss für seine Musik. Slumville Sunrise, der gerade eben gehörte Track. Und hier ein weiterer Song von Jake Buck von seinem neuesten Album Shangri-La. What Doesn't Kill You? Slipped out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, they take his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was the dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted, it's a heart. She doubles up, she packs a bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life, it seems, can bring you to your knees. What Doesn't Kill Ya. Das war Jake Buck. Der Track vom neuen Album Shangri-La kann ich jedem von euch nur wärmstens ans Herz legen. The Bianca Story sind eine Band, die haben ihr neuestes Album Digger aufgenommen und vorher dafür Geld eingesammelt über das allseits bewährte Crowdfunding. Hat wohl geklappt, denn die Platte ist inzwischen draußen und alle, die sich beteiligt haben, wahrscheinlich das Album auch schon längst auf dem Rechner digital bekommen oder per Post oder sonst irgendwie. Hier kommen The Bianca Story mit ihrem Track Guns and Kisses. The naked beauty on the news. Is that where I heard of you? Is that why you showed those guns of yours? The matching pair, his and hers. I bet you learned from the TV. You saw that naked trash. And now you wanna sell your body in camouflage. I see painted faces, I see painted fun. All around people shooting loaded guns. Girls, who's a whore? Boys, where's your war? Hasn't this all happened before? So, der Track Guns and Kisses von The Bianca Story. Die Band übrigens kommt aus Basel, aus der Schweiz. Und wie gesagt, dieses neueste Album hier, Digger, über Crowdfunding finanziert. Der Legende nach sollen 630 Fans das Projekt unterstützt haben. Und dabei sollen 91.000 Euro eingenommen worden sein. Ich finde diese Zahl dann doch ein bisschen schleierhaft. Denn wenn nur von den 630 Fans jeder nur 1.000 Euro geben würde, was ja auch schon richtig viel ist, dann würden mal gerade 63.000 Euro zustande kommen. Und 91.000, das würde ja heißen, dass jeder Fan 1.500 Euro gespendet hat. Diese Zahlen, die hier stehen, die können einfach gar nicht stimmen. Also da wird jemand ganz groß geschummelt haben, um dieses ein bisschen auch in die Medien zu bringen. Aber wir lassen uns ja nicht verarschen von sowas, oder? Nico Case ist eine sympathische Sängerin, die aus Kanada kommt, die auch mal bei den New Pornographers mitgemischt hat, macht aber auch seit einiger Zeit Solo-Platten. Ihr letztes Album erschien im August und trägt den wundervollen Titel The Worse Things Get, The Harder I Fight, The More I Love You. Hier kommt Nico Case mit ihrem Track Man. Eben Nico Case mit ihrem Track Man vom neuesten Album. The worse things get, the harder I fight. The harder I fight, the more I love you. Eine richtige Liebeserklärung von Nico Case an wem auch immer. Ihr Fans wahrscheinlich. Die Dame auch gerade aktuell auf Tour hier bei uns im Lande. Jamon Jamon oder Jamon Jamon oder wie auch immer die Band aussprechen werden möchte. Sie kommen aus Stockholm, haben 2010 mit ihrem Debütalbum The Wilderness das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht. Nun gibt es mit IUSU oder IUSU. Auch das ist ein großes Fragezeichen bei mir im Kopf, wie dieser Titel bloß, was der sagen soll, wie man den nennen möchte. Hier bieten sie alles, was unsere Lieblingsbands aus Chicago wie The Sea and Cake oder auch die Cocktails oder Joan of Arc auch machen. Kombinieren sie mit feinstem Singer-Songwriter-Verständnis und die Polyrhythmen, die man so ein bisschen aus dem Jazz kennt und das Ganze mit Pop-Musik schwedischer Bands sozusagen verworren. Also Jamon, Jamon, Jamon, Jamon, wie auch immer, hier mit ihrem wundervollen Track Anchor.